hauchte meinen Namen, er klang im Traum unendlich warm. Auch wenn ich dich schon seit Jahren vermisse, wenn der Mond scheint, weiß ich's ganz gewiss, du bist bei mir. Sagen kann, du lässt niemand an die Qual heran.